Was wir auf jeden Fall brauchen, ist Wut. Wut anstelle von Angst. Wut hat die Macht, Menschen zu vereinen. Und Wut löst in unseren Köpfen ähnlich optimistische Zukunftsgedanken aus wie Freude. Denkt man ja erstmal nicht. Wenn wir wütend sind, dann fühlen wir uns, als lägen die Dinge in unserer Hand. Nicht, als würde die Welt uns übermannen. Wir sind sicherer in unseren Entscheidungen und schätzen Risiken optimistischer ein. Wut fördert sogar prosoziales Verhalten, also genau das, was die Angst ausschaltet. Wut sorgt dafür, dass wir Opfer entschädigen wollen, und zwar bevor wir die Täter bestrafen wollen. Das unterscheidet die Wut vom Hass. Wenn wir hassen, dann wollen wir andere leiden sehen. Wenn wir wütend sind, dann wollen wir, dass Ungerechtigkeit ausgeglichen wird. Wut will Heilung. Hass will Vernichtung. Wir könnten wütend sein auf ein System, in dem die vielen auf die Gunst der wenigen angewiesen sind, um würdevoll zu leben. Wir könnten wütend darauf sein, dass Arbeitslosigkeit mit Stigmatisierung und Abstieg einhergeht. Wütend darauf, dass sich Kassiererinnen und Krankenpfleger von ihrem Gehalt niemals eine Eigentumswohnung leisten können und dass sie deshalb nicht nur für ihr eigenes Auskommen arbeiten müssen, sondern zusätzlich für das Auskommen ihres Vermieters. Wir könnten wütend sein auf die Angst, die wir alle haben, vor dem Abstieg, vor der Sinnlosigkeit, vor der Krise.